WDR 5. Neugier genügt. Wem gehört eigentlich ein Kochrezept? Die Frage ist weniger absurd, als es zunächst klingt. Kochen, Kochshows, Kochbücher und dergleichen, damit wird viel Geld verdient. Lafer oder Schubeck sind nicht nur irgendwelche Köche, sondern Marken. Und wenn sie ein Rezept erfinden und veröffentlichen, darf ich das dann einfach so nachkochen oder weiterverbreiten auf meiner Internetseite? Verzwickte Frage. Anna Berling hat nach Antworten gesucht. Draußen ist es kalt und ungemütlich. Deshalb brauche ich dringend eine Hühnersuppe, die mich von innen wärmt und einer bösen Erkältung vorbeugt. Aber wie gelingt mir so eine richtig gute Hühnersuppe? Meine Oma hätte dafür in ihrer Sammlung gut gehüteter Familienrezepte geblättert. Ich gehe ins Netz. Im Internet finden sich hunderte unterschiedliche Arten, eine Hühnersuppe zuzubereiten. Von der klassischen Version mit Gemüse oder Nudeln bis zur thailändischen Tom Kha Gai. Es gibt nach wie vor viele erfolgreiche Kochsendungen im Fernsehen und auch zahlreiche Kochmagazine, Rezeptsammlungen und Blogs erfreuen sich großer Beliebtheit. Für viele, die auf der Suche nach Rezepten sind, ist das Netz inzwischen eine mindestens genauso wichtige Quelle für Information und Inspiration geworden wie Kochbücher oder Zeitschriften. Doch wem gehören diese Rezepte, mit denen sich Köche oder Bäcker, Laien wie Profis in der digitalen Öffentlichkeit profilieren und mit denen bisweilen auch gutes Geld verdient wird? Wie weit geht das Copyright in der Küche? Das Rezept alleine ist normalerweise nicht urheberrechtlich geschützt. Das bedeutet also, die reine Bedienungsanleitung, welche Zutaten man zusammentun muss, um nachher ein leckeres Gericht zu haben. Erklärt Rechtsanwalt Christian Solmecke, Spezialist für Internet und Urheberrecht. Das heißt, ich brauche noch nicht mal pro forma aus 20 Gramm Salz 25 Gramm zu machen, um mir das Rezept eines anderen zu eigen zu machen. Es reicht, wenn ich es in eigene Worte fasse oder mich auf die nüchterne Beschreibung der Arbeitsschritte beschränke. Die Idee für ein Rezept selbst ist nicht geschützt, mag sie auch noch so kompliziert sein. Anders sieht es allerdings schon aus, wenn das Rezept selbst sehr blumig beschrieben worden ist, vielleicht noch mit Fotos bebildert worden ist, dann gibt es tatsächlich urheberrechtlich geschützte Elemente, die so nicht ohne weiteres übernommen werden dürfen. Anders ausgedrückt, damit ein Rezept unters Urheberrecht fällt, muss es eine künstlerische Komponente enthalten. Denn der Schutz gilt in Deutschland ausdrücklich nur für Kunstwerke. Auch wenn wir gerne von Künstlern am Herd sprechen, gilt das Zusammenmischen, Erhitzen oder Verformen von Lebensmitteln per se nicht als Kunst. Nur die Form des Rezepts ist geschützt, nicht aber der Inhalt, also die Idee für eine Zubereitung. Auf Rezeptportalen werden die vielen tausend Beiträge, die jeden Monat von den Nutzern hochgeladen werden, stichprobenartig daraufhin überprüft, ob sie Urheberrechte verletzen könnten. Das erklärt Ellen Thielen-Waffey, die für die Seite chefkoch.de arbeitet. Dabei werden sie und ihre Kollegen immer wieder fündig. Zum Beispiel Rezepte, die einen sehr ambitionierten Titel haben. Also was ich, Weißkohlsalat überbrüht an Basilikum-Juice. Da weißt du sofort, da stimmt was nicht mit. Oder natürlich auch, wenn schon im Rezepttitel oder im Untertitel steht, Rezept von Johann Lafer. Das gibt es sogar häufiger. Das wird natürlich immer überprüft, weil die möchten ihre Rezepte ja gerne selber veröffentlichen. Solche Rezepte werden abgelehnt und nicht veröffentlicht. Noch häufiger hat die Redaktion aber selbst mit Rezeptklau zu tun. Die Rezepte wurden schon überall gefunden, also auf Werbeblättchen von Lebensmittelläden, auf Blogs, auf anderen Rezeptseiten, inklusive eventueller Fehler, die dann drin waren, also ein Rechtschreibfehler oder so. Es wird dann komplett übernommen. Mir selber ist das auch schon mit eigenen Rezepten passiert. Also eines meiner Rezepte hat mal bei einem Vox-Format den Tagessieg gemacht. Ich finde das nicht schlimm. Im Gegenteil, ist doch super, dass unsere Rezepte so beliebt und so gut sind, dass andere die auch haben wollen. Ihre Rezepte stellt Ellen Thielen-Waffey als Privatperson ein. Das ist gewissermaßen ihr Hobby. Wie aber sehen es Profis? Sind Köche oder Konditoren, die auch davon leben, neue Rezepte zu entwickeln, ähnlich entspannt? Ich kreiere eigene Rezepte in Anführungszeichen. Die basieren ja immer auf irgendwelchen Grundrezepten oder Erfahrungswerten. Ich teile sie sehr gerne, weil nur so eine Weiterentwicklung möglich ist. Matthias Ludwigs, gelernter Koch und Konditor, findet es wichtig, offen mit Rezepten umzugehen. Er selbst vergleicht auch verschiedene Zubereitungsarten und holt sich aus den Rezepten anderer Anregungen. Diese Offenheit sei die Grundlage für kulinarische Innovationen. Dafür also, dass Rezepte weiterentwickelt werden, findet er. Ideenklau ist immer, finde ich, in dem Kontext schwierig greifbar, weil ich natürlich immer mit Rezepten arbeite, die ich irgendwo schon mal gemacht habe und sehr selten wirklich eins von Grund auf neu erfinde, weil einfach die Zubereitungen ja schon gegeben sind und der Mürbeteig, 1, 2, 3 Mürbeteig, wenn ich da ein Copyright drauf geben würde, ich meine, wo fängt man an, wo hört man auf, das finde ich ganz schwierig. Also das ist ja etwas komplizierter als zum Beispiel so ein Sänger, der an seinem Tisch mal sitzt und sagt, okay, jetzt mache ich meine Texte oder mache ich meine Musik und das gehört mir. Es ist etwas anders bei uns. Eric Monchon arbeitet als Koch im Kölner Restaurant Le Moissonnier, das kürzlich erst wieder vom Guide Michelin mit 2 Sternen ausgezeichnet wurde. Also es ist natürlich nicht so sehr, sehr gut gesehen, wenn man also wirklich mal von A bis Z, also das Rezept eines Kollegen mal nachkopiert, das ist natürlich, macht man normalerweise nicht. Also es gibt sowas, natürlich. Also ich sag's immer, lieber kopiert werden, als selber die andere kopieren. Wie kann man auch zum Beispiel, Sie kaufen ein Kochbuch und Sie machen die Rezepte nach und dann kommt einer da hinten, hören Sie mal, Sie müssen dafür was bezahlen. Wissen Sie, wenn Sie die Rezepte Ihrer Großmutter nachkochen, sollen Sie auch Ihrer Großmutter ein paar Euro mal geben, weil also, es ist, nein. Für die Rezepte, die ich von meiner Oma und von meiner Mutter bekommen habe, musste ich natürlich auch nichts bezahlen. Lieb und teuer sind sie mir trotzdem. Es gibt bestimmte Gerichte und Kuchen, die sind nur dann gut, wenn sie genau so gemacht werden, wie wir das in der Familie schon immer gemacht haben. Russischer Zupfkuchen und Hühnerfrikassee zum Beispiel. Omas Rezepte für 6 verschiedene Fondue-Soßen habe ich nur als Kopie bekommen. Die Originale hütet meine Mutter. Die altmodische Schrift ist kaum mehr zu lesen, aber eigentlich können wir die Rezepte für Mango-Curry-Soße oder Remoulade sowieso auswendig. Trotzdem ist es schön, die alten Papiere immer wieder hervorzukramen. Und wie hält es der Profi Matthias Ludwigs mit seiner Rezeptsammlung? Das war noch die Zeit in der Lehre, da hat man das Gefühl, dass es am Rezept hängt. Ich weiß noch, dass viele halt irgendwie ihre Rezeptmappen unter Verschluss hatten, weil man gar nicht das Gefühl hat, ist im Nachhinein, dass jemand einem das Rezept klaut, sondern weil man sich das erarbeitet hat und im Prinzip verhindern möchte, dass jemand sich das einfach nimmt und es gar nicht versteht. Weil er braucht ja die Erfahrung und er muss es mal gemacht werden. Also ich habe einfach am meisten mitgenommen, wenn du das Rezept noch nicht gemacht hast, bringt es dir nichts. Du musst es am besten mal gesehen haben, dann weißt du, wie es aussehen soll. Und wenn du es dann nimmst, dann ist es wirklich dein Rezept. Der gelassene Umgang von Spitzenköchen mit dem Thema Copyright. Vielleicht stellt er sich also erst mit der Zeit ein, zusammen mit dem Wissen, dass ein gutes Rezept nicht alles ist. Ein gutes Restaurant ist nicht nur abhängig von einem guten Rezept und von vielen anderen Sachen. Alles muss also stimmen und bei uns ist es nicht nur einer, der die Rezepte macht, sondern mehrere. Und das ist auch so, man kann also das gleiche Rezept und die gleichen Zutaten zu 10 verschiedenen Köchen geben und das wird also am Ende 10 verschiedene Ergebnisse geben. Anna Berling über Rezepte. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.